Während Progressive zeigen, wie ausgefallen ihre Ernährung und ihr Lebensstil ist, stellt Hausmannskost einen Konservativismusmarker dar. Allerdings sind die Signale nicht symmetrisch. Da Progressive alles essen, also auch traditionelle Gerichte, müssen Konservative deutlicher werden, um ihre Zugehörigkeit zu symbolisieren, etwa indem sie ihre Anti-Haltung zur Neophilie kundtun, also betonen, dass sie extreme Moden bei der Ernährung albern finden. Gerade am rechten Rand, der sich als Gegenbewegung zur kosmopolitischen Moderne sieht, ist diese Haltung weit verbreitet. Mit unserem demonstrativen Konsum drücken wir also immer auch unsere politische Gesinnung aus. Kurz gefasst, in den letzten Jahrzehnten sind Nahrungs- und Genussmittel feiner und vielfältiger geworden. Progressive Individualisten bevorzugen das ästhetisch Neue und Besondere, im Idealfall das Singuläre. Dieser Konsum entspringt auf der individuellen Ebene der Extremform des Persönlichkeitsmerkmals Offenheit, nämlich der Sensationslust. Auf der sozialen Ebene sind besondere Speisen und ausgefallene Gerichte Progressivitätsmarker. Damit grenzt man sich nicht nur vertikal über Status ab, sondern vor allem horizontal von denen, die nicht zum Stamm der Progressiven gehören. Die Konservativen hingegen bleiben bei der Ernährung aufgrund ihres Emotionsprofils beim Bekannten, Vertrauten und Bewährten. Und einige distanzieren sich demonstrativ vom individuellen Konsum der Gegengruppe.